Drumcodes. Guten Abend, ihr lieben Leute da draußen an den Rechnern. Herzlich willkommen, Dienstagabend, Drumcodes. Mein Name ist Sascha Niederhöfer. An den Turntables heute von Compressed und Bound. Michael Burkhardt. Ja, und natürlich, dieser Mann hat eine super geile Webseite, auch im neuen Design. Das ist www.michaelburkhardt.de. Solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken, wenn ihr mal Bock drauf habt, diesen Mann virtuell im Internet zu sehen. Oder einfach mal abzuchecken, wo er überall spielt, was er alles so am Start hat und so weiter und so weiter. Und dieser Mann ist jetzt live hier an den Turntables bei RateUnity.net innerhalb der Sendung Drumcodes. Und es ist auch sehr schön, dass das diesmal geklappt hat, weil die letzten beiden Male mussten wir den Termin ja irgendwie verlegen, weil irgendwie aus produktionstechnischen Gründen oder aus auflegetechnischen oder Tour-Dates-technischen Gründen hat das ja leider nie so ganz hingehauen hier bei uns. Aber diesmal hat er es geschafft, direkt heute Morgen aus Berlin gekommen, Michael Burkhardt. Und der hat auch noch ein bisschen Stuff zum Verlosen mitgebracht. Also Leute, ich kann nur sagen, bleibt dabei. Und nicht vergessen, wir können auch zusammen ein wenig chatten. Das heißt, wenn ihr auf unsere Webseite in den Quickfinder geht, habt ihr die Möglichkeit, direkt mit uns zu chatten. Ich gehe da jetzt auch gleich mal rein. Und dann können wir mal ein bisschen bubbeln hier am Chat. Ja, natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. info@radio-unity.net. Oder ihr schickt uns einfach einen Fax direkt ins Studio. Das ist die 06051 832 759. Und der Lukas, der anschließend spielt, also Luke Sun, der schreibt auch die Playlist heute Abend. Ja, und es ist noch momentan so, dass wir, da er webrecords.com die neue Seite jetzt online geschossen hat, haben wir mit unserer Suchmaschine noch keinen Link dafür. Das heißt, ihr könnt die ganzen Tracks noch nicht direkt bestellen, aber das wird jetzt sich auch die Tage ändern. Das habe ich auch letzte Woche schon erwähnt, wo der Pascal da war, aber leider hat es bis jetzt noch nicht ganz hingehauen, weil die auch noch im Aufbau sind. Aber kein Problem, beziehungsweise in ein paar Tagen haben wir dann die Möglichkeit, die Tracks wieder online zu bestellen. Das Ganze ist natürlich supported mit freundlicher Unterstützung von www.web-records.com. So, jetzt viel Spaß mit Michael Burkhardt, Sascha Niederhöfer von Lukas Neubauer hier bei Drumcodes. Viel Spaß dabei. Drumcodes. We'll be right back.

Ja, ihr lieben Leute draußen an den Rechnern, herzlich willkommen bei der Sendung Drumcodes jeden Dienstagabend, heute von 20 bis 24 Uhr. Ja, liebe Leute, ich bin der Sascha Niederhöfer, Luke Sun und Michael Burkhardt heute Abend an den Turntables. Der Luke schreibt gerade die Playlist. Der Marcel ist auch mal wieder da heute, schreibt auch ein bisschen Playlist und macht viele, viele Bilder. Und an den Turntables rockt gerade der Michael Burkhardt. Wie gesagt, ihr Leute, ihr könnt uns immer gerne irgendwie mitteilen, was ihr denkt und was ihr wollt oder was ihr für Anregungen oder Kritiken habt. Einfach eine E-Mail schreiben an info@radio-unity.net. Wir sind gerne bereit, jede der Mails oder der Anfragen zu beantworten. Ist überhaupt kein Thema. Ja, und wie gesagt, der Michael hat noch ein paar schöne Sachen zum Verlosen mitgebracht, also bleibt dabei und dann könnt ihr natürlich ein paar geile Sachen gewinnen. Alles bei Radio Unity Drumcodes. Viel Spaß.

Ja, ihr Leute draußen an den Rechnern. Ich hab's ja vorhin schon mal gesagt. Also wenn ihr Bock habt, mit uns zu kommunizieren, dann müsst ihr mal in den Chat gehen. www.radiounity.net/chat. Und dann gibt's ein bisschen Smalltalk. An den Turntables heute Abend mein Gast, Michael Burkhardt. Lang ist's her, wo er das letzte Mal hier war. Aber diesmal hat's dann wirklich gut geklappt hier. Playlist könnt ihr auch abrufen, wenn ihr Bock habt. Viel Spaß. Unsere Chat-Leute. Gast 471 aus Duisburg, Markus. Fette Mucke hier. Ganz genau. Progressiv. Aber richtig. Drumcodes jeden Dienstagabend von 20 bis 24 Uhr. Ich bin Sascha Niederhöfer. Und an den Turntables Michael Burkhardt. Viel Spaß. Das ist irgendwie heute mein Wort hier. Viel Spaß. Also alles irgendwie macht Spaß. Also haben wir einfach Spaß. Viel Spaß. We'll be right back. Ja, ihr lieben Leute draußen an den Rechnern. Ihr seid live bei der Sendung Drumcodes. Die Sendung mit den progressiven Beats. Jeden Dienstagabend bis 24 Uhr. Heute zumindest bis 24 Uhr. Oh, Entschuldigung. Ja, Leute da draußen. Letzte Woche hatten wir ja Pascal Feus da und das war ja auch eine ziemlich abgefahrene Session hier. Und zwar Pascal Feus und meine Wenigkeit. Irgendwie am Ende der Sendung waren dann hier so ungefähr 44 Leute unten drin. 8000 Liter Alkohol, 17 Tabletts Jägermeister, also war schon ziemlich übel. Ja, heute ist das eher dann ein bisschen verhaltener, wobei die Musik ein bisschen härter ist. Wie gesagt, meine Gäste heute Abend, Michael Burkhardt. Und anschließend haben wir unseren Resident da, Luxan aus Tschechien. Der spielt dann wahrscheinlich noch eine Spur härter. Schauen wir mal, was passiert. Leute, wenn ihr Bock habt, mit uns zu chatten, dann tut das bitte auf unserer radiounity.net Startseite, auf den Quickfinder gehen und dann einfach auf Chat klicken, dann einloggen und ab geht's. Ran an die Tasten. Denn ansonsten viel Spaß bei der Sendung. Bei der Sendung. Ja, ihr Leute da draußen an den Rechnern. Ihr seid live bei der Sendung Drumcodes auf www.radio-unity.net. Ich bin Sascha Niederhöfer, an den Turntables Michael Burkhardt. Genau, der lässt richtig krachen. Und auf jeden Fall, liebe Leute, nicht vergessen, unbedingt mal seine Webseite abchecken und vor allen Dingen das Gästebuch seinen. Da freut er sich ganz besonders drüber. www.michaelburkhardt.de. Wie gesagt, alle Tracks sind bei uns in der Playlist abrufbar. Ihr könnt dann also die Titel direkt bestellen. Beziehungsweise solltet ihr das normalerweise können. Aber zurzeit ist bei Web Records die neue Seite an den Start gegangen und deswegen können wir mit unserer Suchmaschine gleich nicht direkt verlinken. Aber in ein paar Tagen geht das auch wieder. Dann könnt ihr also das Replay wieder sehen. Die haben wir 3 Monate lang im Archiv. Michael Burkhardt jetzt auch 3 Monate lang bei uns als Replay unter Drumcodes abrufbar für alle Fans der progressiven Mucke. Und dann geht das auch in der Playlist dann wieder. Kann ich also nur noch ein paar Tage handeln. Wie gesagt, nach dem Set von Michael Burkhardt, Luxan aus Tschechien. Und natürlich zuvor dann noch ein kleines Interview. Deshalb bei den Drumcodes. Mein Name ist der Sascha und viel Spaß. Drumcodes. Sag ich mal, aus Berlin. Heute ist er irgendwie aus Berlin gekommen. Er hat ja irgendwie gestern Abend da gespielt und ist extra von dort aus hierher gekommen. um hier in der Sendung Drumcodes aufzulegen. Also da erstmal fettes Dankeschön an den Michael. Wie gesagt, liebe Leute, bleibt ein bisschen noch dabei, denn wir haben hier gleich ein Interview und da gibt es auch ein paar Vinyls zu gewinnen. Also dann könnt ihr wieder uns eine Mail schreiben und wenn ihr Bock auf die Vinyls habt, dann könnt ihr die natürlich bekommen von uns. Kein Problem. Aber genießen wir noch die letzten beiden Scheiben von Michael. Und dann geht's dann weiter mit dem Interview und anschließend haben wir Luxan aus der Tschechischen Republik. Viel Spaß! Drumcodes. We'll be right back. Codes.